Erst nach dem Tod von Mose, dem Diener Jahwes, sprach Jahwe zu Josua, dem Sohn von Nun. Josua war der Helfer von Mose. 2. Mose, mein Diener, ist tot. Steh auf und geh mit diesem Volk über den Jordan. Ihr sollt in das Land gehen, das ich den Israeliten geben will. 3. Jeden Ort, den ihr betretet, werde ich euch geben. Das habe ich Mose versprochen. 4. Euer Land wird von der Wüste bis zum Libanon reichen. Es geht bis zum großen Fluss Euphrat. Das ganze Land der Hethiter gehört euch. Es reicht bis zum großen Meer im Westen. 5. Niemand kann dich dein ganzes Leben lang besiegen. Ich war mit Mose, und ich werde auch mit dir sein. Ich werde dich nicht verlassen. 6. Sei stark und mutig. Du sollst diesem Volk das Land geben. Ich habe ihren Vätern versprochen, ihnen dieses Land zu geben. 7. Sei nur stark und achte sehr auf das Gesetz. Tue alles genau, wie Mose, mein Diener, es dir gesagt hat. Geh nicht davon ab, weder nach rechts noch nach links. Dann wirst du Erfolg haben bei allem, was du tust. 8. Du sollst immer über dieses Gesetzbuch sprechen. Denk Tag und Nacht darüber nach. Du sollst alles tun, was darin steht. Dann wirst du Erfolg haben und klug handeln. 9. Ich habe dir gesagt, sei stark und mutig. Hab keine Angst und sei nicht traurig. Denn Jahwe, dein Gott, ist mit dir, wohin du auch gehst. 10. Josua gab den Anführern des Volkes diesen Befehl, 11. geht durch das Lager und sagt dem Volk, bereitet Essen vor. In 3 Tagen werdet ihr über den Jordan gehen. Ihr werdet in das Land ziehen und es bekommen. Jahwe, euer Gott, will es euch als euer Land geben. 12. Josua sprach zu den Rubeniten, Gaditen und dem halben Stamm Manasse, 13. Denkt daran, was Mose, der Diener Jahwes, euch gesagt hat. Er sagte, Jahwe, euer Gott, hat euch hierher gebracht. Er hat euch dieses Land gegeben. 14. Eure Frauen, eure kleinen Kinder und euer Vieh sollen in dem Land bleiben. Mose hat es euch auf der anderen Seite des Jordan gegeben. Aber ihr, alle starken Männer, sollt mit Waffen vor euren Brüdern herziehen. Ihr sollt ihnen helfen. 15. Jahwe wird auch eure Brüder an ihren Ort bringen, so wie euch. Sie werden das Land bekommen, das Jahwe, ihr Gott, ihnen geben will. Dann könnt ihr in euer eigenes Land zurückkehren. Nehmt es in Besitz. Mose, der Diener Jahwes, hat es euch auf der Ostseite des Jordan gegeben. 16. Sie sagten zu Josua, wir werden alles tun, was du uns sagst. Wir werden überall hingehen, wohin du uns schickst. 17. Wir haben Mose immer gehorcht. So werden wir auch dir gehorchen. Wir wollen, dass Jahwe, dein Gott, mit dir ist, wie er mit Mose war. 18. Jeder, der dir nicht gehorcht bei allem, was du uns sagst, muss sterben. Sei nur stark und mutig.